Radio Victoria. Soweit das Gastspiel am Samstag mit Country Music und soweit dann auch das Programm von Radio Victoria aus Baden-Baden. Morgen früh ab 5 Uhr geht's pünktlich weiter. Nachrichtenredaktion in den vergangenen beiden Stunden Jasmin Hahn und Rüdiger Nötlichs. Redaktion Musikzusammenstellung unter Mikrofon Walter Fuchs. Guten Abend. Radio Victoria. Radio Victoria. Genau 20 Uhr, hier ist Radio Ladies First aus Baden-Baden. Schluck bei Schluck, erfrischender Genuss. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden, präsentiert das Reisewetter. Länder und Nordfrankreich wiederholt Schauer, örtlich auch Gewitter um 10 Grad. Südfrankreich von Westen her auflockernde Bewölkung und nur noch wenig Schauer. 14 bis 18 Grad, am Mittelmeer etwas wärmer. Spanien und Portugal Schauer und Aufheiterungen zwischen 14 Grad und 22 Grad. Österreich und Schweiz stark bewölkt bis bedeckt mit zeitweiligen Niederschlägen, Schneefallgrenze bis 800 Meter. 8 Grad. Italien, Korsika, Balearen, Malta, anfangs zum Teil Regenfälle, später noch Schauer, 7 bis 13, im Süden um 25 Grad. Griechenland, Türkei, Zypern, heiter bis wolkig, Schauer und Gewitter, im Norden 18 bis 22, im Süden 25 bis 30 Grad. Und Israel, Ägypten, mal sonnig, am Mittelmeer 28 bis 33, landeinwärts 34 bis 40 Grad. Und das war das Reisewetter, wie immer präsentiert von Hörmann, dem Getränkespezialisten in Baden. Radio Ladies First und die DAK präsentieren die Aktion Stargas, Stars gegen Alkohol am Steuer. Hello, this is Brian Adams. You know, it's okay to rock and roll, but just remember, when you get drunk, let someone else do the driving. Hey, das war Brian Adams mit einer Message für Stargas. Stargas, das sind Stars gegen Alkohol am Steuer. Und Brian meint, wenn ihr was trinken wollt, sucht euch vorher einen, der nüchtern bleibt und fährt. So bleibt ihr nämlich alle am Leben. Stargas, eine Aktion mit gesundem Menschenverstand. Mehr dazu bei der DAK und bei uns im Sender. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo. Rivo Achern, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. Astrologie. Jeden Donnerstag bei Radio Ladies First. Wenn Sie Ihr persönliches Horoskop ausführlich haben wollen, dann schreiben Sie an Radio Ladies First, Postfach 7570 Baden-Baden. Kennwort Sternstunde. Unser Hausastrologe Martin Schmid beantwortet Ihre Fragen ausführlich innerhalb von einer Woche. Das Ganze ist natürlich nicht ganz kostenlos, aber es lohnt sich. Die Megadisco in Kandel mit Special and Power Music und dem Tanzlokal mit Livebands für die reifere Jugend. Accra, die Disco in Kandel. Accra, was sonst? Der Mensch ist der einzige Organismus auf diesem Planeten, der in der Lage ist, eine Jeans zu tragen. Nutzen wir dieses Geschenk der Natur. Blackout. Jetzt auch für männliche Lebensformen. Blackout!

10 Minuten hier live aus der Stadionhalle Rappal. Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. Nur knutschen ist schön. Und jetzt geht's los. Hier ist der erste Top-Hit. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Magazine. Hallo Nachschema, how do you do? When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. How do you do? Das war ich auch hinaus ins zweite Radioland. Wie geht's hier? Yeah, und jetzt gut, dann geht's nämlich gleich los mit dem ersten Tappen. Hier live aus Rottweil. We'll be right back. Rhythm as a Dancer gehen wir ganz schnell raus. 20 Uhr und 14 Minuten, hier ist Radio Ladies First aus Baden-Baden. Staus und Behinderungen auf, nee, am B500 Baden-Baden, Freudenstadt zwischen Ruhestein und Freudenstadt, starke Schneefälle, stehender Verkehr. Der Bereich ist nur mit Winterausrüstung befahrbar. In Stuttgart auf der B10, der B27 zwischen Ausfahrt Stammheim und Borsigstraße, Baustelle 3 Kilometer in Richtung Stadtmitte. Und damit wieder raus nach Rottweil zur Disco-Live-Übertragung und Charlie 2000. Snapper, Wochenende Nummer 1. Sondern mal an die Leute, die sich zugeschaltet haben. Hier ist Radio Ladies First aus Baden-Baden, live aus der Stadionhalle Rottweil. Und bei uns strömen die Leute hier rein. 1, 2, 3, 4. Let's go. I've been watching you. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. Come on. A la la la la long. A la la la la long, long, long. Push some more. loves me or not. But the dread I know that love is his to get. With a little bit of this and a little bit of that, the lyrics goes on the attack. My tongue gets tied and that's no lie. I'm looking in your eyes. Wait in a circle, MO, right. The blocks number one of Germany. I never do something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. I love your personality, oh, but I don't want the love on the show. Sometimes I think it's insanity, girl, the way you go home. With all of the guys in the corner, oh baby, you're the latest trick. Oh, you seem to have their number. Look, they're dancing still. But I don't wanna dance, dance with your baby no more. I never do something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. Something to hurt you though. How about the feeling? nicht dort von 20.25 Uhr live aus der Stadionhalle in Rottweil. Und ich grüße am Mikro. Check, one. Charlie 2000. Eine der meistgespielten Songs in allen Radiostationen. Der nächste Song, der kam zuerst immer nur auf Ladies First. Hier ist er, Sitchi! Take me now, baby, as I am. Pull me close, try to understand. Desires, hunger is a fire. Und das war super stark, Sitchi, because tonight, come on! Tonight, it belongs to life. Because tonight, it belongs to life. Willkommen zu deinem Set, immer noch ein kleiner Geheimtipp. 20.32 Uhr. Hier live aus der Stadionhalle Rottweil aus einem ganz besonderen Anlass, das werde ich nachher nochmal erklären. Disco Radio Action, Disco Radio Action. Gehen wir nochmal ganz, ganz schnell raus. 20 Uhr und 36 Minuten, hier ist Radio Ladies First aus Baden-Baden, Staus und Behinderungen. In Stuttgart auf der B10, der B27 zwischen Ausfahrt Stammheim und Borsigstraße, Baustelle 3 Kilometer in Richtung Stadtmitte. B500 Baden-Baden-Freudenstadt zwischen Ruhestein und Freudenstadt, starke Schneefälle, stehender Verkehr. Der Bereich ist nur mit Winterausrüstung befahrbar. Und damit wieder zur Disco-Nacht live nach Rottweil. Das ist der große Private. Was ist das für ein Sender? Was ist das für ein Sender? I like the love and I like the people. I wish everyone I know could stand in the hard life. I hold a hand, I walk with the teacher. We welcome in the morning, singing together. Hey! Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to Harlem. Oh, oh. Welcome to the Hardlight und willkommen hier in Rottweil. Und um 20.40 Uhr, da wollen wir mal sehen, was hier stimmungslos ist zum Anfang. Da trinken wir mal einen. Und jetzt wollen wir mal rüberhören, was da durchkommt hier. Alles. Na, Nachtschirmer, alles da. Hey. Ich wäre so gerne. Dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär. Ich hab kein Geld, hab keine Ahnung, doch ich hab ein großes Maul. Aber ich bin stinkend faul. Ich habe keine reiche Freundin und keinen reichen Freund. Von viel Kohle hab ich bisher leider nur geträumt. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Bin vor Kummer schon erkrankt. Hab mir schon ein paar Mal überlegt. Vielleicht knackst du eine Bank. Doch das ist leider sehr gefährlich. Bestimmt werd ich gefasst. Und außerdem bin ich doch ehrlich und will nicht in den Knast. Ich wäre so gerne Millionär. Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer. Ich wäre so gerne Millionär. 20:46 Uhr. Hallo Nachschirmer draußen im weiten Radioland. Bei uns geht's langsam hier richtig los. Erhebt eure Arme, erhebt eure Arme, erhebt eure Arme, erhebt eure. Und das solltet ihr draußen sehen. Alle erheben die Arme. Bisschen Techno-Spezial. Oh, to Unlimited, come on right now. Our Magic Friend. Hier live aus der Stadionhalle in Rottweil. Magic friend, that's what I am. Die ganz neue Tour Unlimited. Magic Gwen. Achtung, Nachtschwärmer, das ist die amtierende Platz Nummer 2 auf Germany. Das ist Felix und Don't You Want Me? Aus Rottweil, live aus der Stadionhalle, Radio Ladiesfest auf der 100,4. Heute aus einem ganz besonderen Anlass, das Ganze zugunsten des Breitensports in Rottweil. Und nochmal herzlich willkommen. Wir werden ja landesweit gehört. Wir werden in der Pfalz gehört, im Elsass. Und ab 22 Uhr schaltet sich ein zweiter Sender dazu, nämlich Radio 7 Biton auf der 102,5 hier. Also, auf geht's nach Raphael! Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. Inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all. Jetzt Nachtschwimmer. Habt ihr es gehört? Immer noch absolute Spitze, Mr. Big. Okay! Das solltet ihr sehen draußen bei Radioland hier. Knock, knock on Heaven's Door, Guns N' Roses. Yeah, sing a song. Knock, knock, knocking on heaven's door. Wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on Guns N' Roses. Heute treffen sich alle Nachtschwärmer hier in Rottweil. Hier live aus Rottweil, aus der Tannenhalle auf der 100,4. You next time to do the same, Mike and the Mechanics. 21:09. Am Sonntagabend ab 20 Uhr und am Montag ab 20 Uhr ist Charlie wieder zu hören auf der 100,4 Nachtschwärmer Spezial. Okay! Und jetzt haben wir sie. Wochenlang war sie Nummer 1. Dr. Alban, it's my life, come on! Ha. Jetzt machen wir so, Refrain, alle Nachtschwärmer hier in der Halle, okay? It's my life, watch out! Lass unsere Nachtschwärmer draußen im Radioland das mal richtig mitkriegen hier! Jetzt mal live. Absolute Spitze! Yeah!

21:28 Uhr wird es live nach Schwemmer. Das waren schon die ersten anderthalb Stunden auf der 100,4 heute Abend von Radio Ladiesfest. Und zwar live aus der Stadionhalle in Rottweil. Ab 22 Uhr geht's weiter mit Radio 7 auf der 102,5. Radio 7 Sender Vitor. Uhr, halb 10, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. In Stuttgart auf der B10-27 zwischen Ausfahrt Stammheim und Borsigstraße Baustelle 3 Kilometer Stau Richtung Stadtmitte. B312 Riedlingen-Reutlingen zwischen Hohenstein-Bernloch und Engstingen Gefahr durch freilaufende Pferde. Und B500 Baden-Baden-Freudenstadt zwischen Ruhestein und Freudenstadt starke Schneefälle, stehender Verkehr. Der Bereich ist nur mit Winterausrüstung befahrbar. Radio Ladies First aus Baden-Baden.